Ich habe ein sehr schönes Bild auf Facebook gesehen, ein Schwarz-Weiß-Foto mit Barack Obama umringt vor ein paar Menschen und die lachen sich alle kaputt. Worüber? Das wird euch gleich ausführlich Martina Schulte von der Webschau erklären, denn natürlich geht es auch bei uns um den Handyskandal, um die Bundeskanzlerin, die ganze Republik ist erregt, alle sind entsetzt und sauer und schockiert darüber, dass doch tatsächlich amerikanische Geheimdienste das Handy von Angela Merkel überwacht haben sollen. Alle reden drüber, wir auch. Natürlich mit Martina Schulte von der Webschau. Martina, bitte noch mal kurz ein kurzes, einmal würde auch reichen. Ne? Also ein kurzes, was geschah bisher von dir? Was bisher geschah? Genau. Ich brauche mit Musik. So eine Musik brauche ich sehr eigentlich. Schön. Okay, jetzt kommt wieder der staatstragende Ton. Also nach Angaben des Portals Spiegel Online haben Spiegelrecherchen den Verdacht ausgelöst, dass das Handy der Kanzlerin von der NSA überwacht worden sein könnte. Und erst nach dieser Anfrage durch Journalisten und einer Überprüfung durch den Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hielt die Regierung den Verdacht offenbar für so plausibel, dass sie die US-Regierung mal damit konfrontiert hat. Es kam zu dem Telefonat, über das schon viel berichtet wurde und zu dieser Reaktion von Obama, über die auch schon alle geschrieben haben, der sagte bzw. sagen ließ, der Präsident hat der Kanzlerin versichert, dass die Vereinigten Staaten die Kommunikation von Kanzlerin Merkel nicht abhören und nicht abhören wird und nicht abhören. Mhm. Nein, gar nicht wahr. Nicht also, abhören. Dass sie es momentan nicht genau. tun und dass sie es auch in Zukunft genau. nicht vorhaben. Genau. Genau. Aber das Blog TechCrunch fragt natürlich ganz richtig, und was ist mit den ganzen Telefongesprächen vor diesem Tag? Und kommentiert hier folgendermaßen: This is only yet another thing to the United States' credibility in the European region. It's hard to keep your allies close while you systematically spy on them and then get caught. So, und wie immer in unserer Webschau wollen wir natürlich auch wissen, was sagt denn dieses Netz dazu? Also Heise schreibt, die Handy-Affäre habe in Berlin für mehr Wirbel gesorgt als alle NSA-Enthüllungen der vergangenen Monate. Und die alles beherrschende Frage, die dabei die Leute im Netz umtreibt, ist, warum regen sich eigentlich erst jetzt alle drüber auf? Der grüne Netzpolitiker Konstantin von Notz sagte etwa Handelsblatt Online, es sei schon skandalös, dass die Regierung im Verlauf der gesamten NSA-Affäre immer nur beschwichtigt und vernebelt habe. Jetzt aber, da es um die Vertraulichkeit der Kommunikation der Kanzlerin gehe, rufe Merkel in eigener Sache den amerikanischen Präsidenten an und empöre sich. Und Fefe, der Blogger Felix von Leitner, schreibt auf seinem Blog in großen, schreienden Buchstaben, da hört der Spaß auf. 80 Millionen Deutsche, kein Thema, kann man mal verzeihen, aber mein Handy, da ist die Grenze überschritten. Und jetzt kommen wir zu dem Foto, was du auch in deinem Facebook-Stream hattest, scheinbar, und viele Leute, was ich hier auch nochmal mitgebracht habe, man sieht einen geiernden Barack Obama und seinen ganzen Stab, und sie beugen sich über so einen Computerbildschirm und drunter steht einfach nur lapidar: und die Merkel hat echt geglaubt, dass sie die einzige Deutsche ist, die wir nicht überwachen. Was hast du denn noch gefunden im Netz? Es gibt ja so einiges. Ich habe auch ganz am Anfang diesen Tumblr-Blog noch erwähnt. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, ne? Ja, also bei Twitter geht es unter dem Hashtag Merkel-Phone schwer zur Sache. Das Hashtag ist auch heute wieder unangefochten an Platz 1 der Trending Topics. Sarkastische Tweets kann man da lesen à la Barack, ich will mit dir reden, ich weiß. Oder auch kleine Seitenhiebe auf Merkels scheinheilige Vernebelungstruppe sind da zu lesen. Zum Beispiel der hier: beendet haben soll das Telefonat zwischen Merkel und Barack Obama übrigens Ronald Pufalla. Ja, ich mochte auch sehr, sehr gerne diesen kleinen Dialog. Der Regierungssprecher Steffen Seibert twittert sehr staatstragend: Kanzlerin Merkel telefoniert mit Präsident Obama wegen Hinweisen auf eine mögliche Überwachung ihres Handys. Und Julia Seliger, AK-Zeitrefferin, antwortet hier: super. Kann Frau Merkel bitte auch mal nach meinem Handy fragen? Insbesondere bei WhatsApp-Daten bin ich in Sorge. Und das letzte Twitter-Zitat heute kommt vom Account Grumpy Merkel. Es hat einfach nur drei Worte und die sind: Telefonsex als Rache. Da lachst du. Ja, da lache ich jetzt einfach das mal. Ist ernst. Aber es ist eine sehr intelligente Reaktion, wie ich finde. Also jetzt wird natürlich viel über dieses Telefon geschrieben. Ja, was gibt's da Neues? Also wie kann ich ein abhörsicheres Telefon, wie kann das überhaupt abgehört werden? Was hat die Kanzlerin da falsch gemacht? Es gab ja viele Spekulationen darüber. Man weiß ja mittlerweile auch, dass es eben nicht ihr Krypto-Handy war, sondern nur das Parteihandy. Interessant finde ich aber einfach auch nochmal, was Thorsten Kleins, der Blogger, bei Google Plus geschrieben hat, dass er einfach nochmal darauf hingewiesen hat, Kryptotelefon hin oder her. Man kann einfach nicht alles verschlüsseln, weil bei so einem Kryptotelefon auch nur Kommunikation mit anderen Kryptotelefonen verschlüsselt ist. Also wenn Frau Merkel jetzt mit irgendjemandem telefoniert, dann läuft das ganz normal übers Netz. Und außerdem haben wir ja alle hier schon gelernt, in der Webschau, selbst wenn verschlüsselt wird, fallen Metadaten an. Und wer mit wem telefoniert, kann ja eben auch sehr spannend sein. Diese Spionageattacke gegen Angela Merkel soll ja möglicherweise von der amerikanischen Botschaft am Brandenburger Tor gesteuert worden sein. Ja, das berichtet zumindest die Süddeutsche Zeitung. Und der Verdacht ergibt sich, schreiben die Kollegen dort, eben auch aus Papieren von Edward Snowden. Die SZ sagt, dass diese Abhöraktion wurde von einem US-Lauschposten namens Special Collection Service betrieben. Diese Spezialeinheit wiederum wird von der NSA und der CIA gemeinsam betrieben. Und die arbeitet weltweit in amerikanischen Botschaften und Konsulaten. Und die SZ schreibt auch, die Handynummer der deutschen Regierungschefin stehe in einer einschlägigen Liste der NSA, die auch wohl schon länger bekannt ist. Mein Eindruck ist ja, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, also die Einzige über diesen Skandal, die darüber überrascht ist, ist tatsächlich Angela Merkel, oder ist der Eindruck falsch? So sieht's aus. Und bei wie es aussieht, schreibt übrigens auch Frank Lubberding, die spannende Frage sei für ihn, warum die Bundesregierung nicht reagiert hat. Mhm. Wieso, schreibt er hier, konnte die Bundeskanzlerin weiterhin ein Handy benutzen, das in Verdacht stehen musste, abgehört zu werden. Und er schreibt hier auch, wenn die NSA Informationen über ausländische Spitzenpolitiker zu beschaffen suche, mache sie nach ihrem eigenen Selbstverständnis wohl nur ihren Job. Aber er schreibt auch, natürlich werden sich die USA Fragen stellen müssen, zum Beispiel, welchen Nutzen haben diese Informationen im Vergleich zu dem außenpolitischen Kollateralschaden, den die Aktivisten der NSA anrichten. Und er fragt hier auch, was nutzt im demokratischen Verfassungsstaat ein Geheimdienst, der augenscheinlich keinen anderen Grenzen unterliegt als denen, die er sich selber setzt. Martina Schulte mit der Webschau.